Mama, du weißt, ich hab viel Scheiße gebaut. Ich hab in Einkaufsläden geklaut, damit ich das hatte, was andere hatten. Ich wollte nicht der Außenseiter bleiben, der ich war. Ich wollte so wie die anderen sein, ist doch klar. Ich wollte kein schlechter Schatten sein. Ich wollte nicht bei anderen im Schatten stehen. Ich bin immer für euch da, ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Was wäre ich ohne euch? Nichts, außer allein. Ihr habt mich 19 Jahre lang großgezogen. Bei Papa und mir sind die Fetzen geflogen. Ich hab euch oft angelogen. Ich hatte den falschen Freundeskreis. Ich war im Teufelskreis und kam dann nie mehr raus, bis ich mich gefangen hab und wurde immer vernünftiger. Nacht für Nacht und Tag für Tag. Jetzt bin ich das, was ich bin. Ich habe Schulden und kann sie nicht alleine abbauen. Und bin auf eure Hilfe angewiesen, damit ich aus dem Loch kommen kann und wieder mit eigenem Bein im Leben stehen kann. Mit eigenem Bein wieder im Leben stehen kann und nicht auf euch angewiesen zu sein. Ich will nicht die gleichen Fehler machen, die mein Bruder gemacht hat. Ihr braucht nicht zu verzweifeln, ich schaffe es schon, mein Leben in den Griff zu kriegen, den Lenker rumreißen und die Kurve zu kriegen. Ich will nicht aus der Bahn fliegen und eine Arbeit zu kriegen. Ich lasse mich von nichts und niemandem unterkriegen. Ich will mein eigenes Leben aufbauen. Ich werde keine Scheiße mehr bauen. Ich bin erwachsen und muss es selbst hinkriegen, eine Familie aufzubauen. Scheiß aufs Clown, ich bin jetzt ein Mann, ihr müsst es sehen, was ich alles kann. Und wie selbstständig ich bin. Wie selbstständig ich bin. Ich hab meine Gefühle rappen lassen. Ich hab keinen Grund, euch zu hassen. Ich weiß, ich werde euch weiterhin lieben. Auch wenn es nicht so aussieht. Ich beweise es euch. Mit diesem Lied. Egal was geschieht.